Good morning, good morning and a third good morning. Guten Morgen und einen dritten guten Morgen. Now we are going to finish 1 John chapter 5 and the whole epistle of John today. Wir schließen heute Kapitel 5 des ersten Johannesbriefes und schließen somit den gesamten ersten Johannesbrief ab. Verse 20 says, and we know that the Son of God has made our understanding come alive, so that we can know by experience the one who is true. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes unseren Verstand lebendig gemacht hat, damit wir den, der wahrhaftig ist, durch Erfahrung kennenlernen können. I love this verse and I've spent a lot of years meditating and pondering this verse. Ich liebe diesen Vers und habe viele Jahre damit verbracht, über ihn zu meditieren und nachzudenken. And in all the years I've never found a translation who puts this more correctly according to the Greek than the Passion does. In all den Jahren habe ich keine Übersetzung gefunden, die dies gemäß dem Griechischen besser wiedergibt als die Passion Übersetzung. Because most Bible says we know that the Son of God, you know, it uses always the word know, but here it uses three different words. Denn in den meisten Bibeln heißt es, wir wissen, dass der Sohn Gottes, wobei immer nur das Wort wissen verwendet wird, aber hier werden drei verschiedene Wörter verwendet. And in the Greek there are three words. Und im Griechischen sind es drei Wörter. Know, understanding and experience. Wissen, verstehen und erleben. So let's look at this. Schauen wir uns das also an. We know that the Son of God has made our understanding come alive. Wir wissen, dass der Sohn Gottes unser Verständnis lebendig gemacht hat. So the first word that we know is a simple meaning that, you know, we have perceived it. Yeah, we've understood that. Das erste Wort, wir wissen, bedeutet einfach, dass wir es wahrgenommen und verstanden haben. But when it says he made our understanding come alive. Aber wenn es heißt, er hat unser Verständnis lebendig gemacht. It means this perception, this open of the eyes, or we could say this incredible revelation. Bedeutet es eine Erkenntnis, das Öffnen der Augen, oder wir könnten sagen, eine unfassbare Offenbarung. So look what the Bible is teaching us. Die Bibel lehrt uns also, that we have come to a simple perception and understanding, dass wir zu der einfachen Erkenntnis und dem Verstehen gekommen sind, that the Son of God has made our understanding come alive. He's given us this revelation. Dass der Sohn Gottes unser Verständnis zum Leben erweckt hat. Er hat uns diese Offenbarung gegeben. And through the revelation of him, we now can know him by intimate experience. Und durch seine Offenbarung, seiner Person, können wir ihn nun durch intime Erfahrung kennenlernen. And we are in him who is true, God's Son, Jesus Christ, the true God and eternal life. Und wir sind in dem, der wahrhaftig ist, Gottes Sohn, Jesus Christus, der wahre Gott und das ewige Leben. Look at the three steps and you can apply them in almost any single area of your Christian life. Schau dir diese drei Schritte an. Du kannst sie in fast jedem einzelnen Bereich deines christlichen Lebens anwenden. Here it talks about the Son of God, but you can apply this about Zoe life, about healing, about provision, about anything. Hier ist die Rede vom Sohn Gottes, aber du kannst es auf das Zoe-Leben, auf Heilung, auf Versorgung, auf alles anwenden. So first, you've got to know about it. Zunächst einmal musst du es wissen. How are you going to experience healing if you don't know about it that Jesus already paid for healing? So you've got to just know that. Wie sollst du Heilung erfahren, wenn du nicht weißt, dass Jesus bereits für die Heilung bezahlt hat? Also musst du es einfach wissen. So you need to get that information. So read the Bible, study the Bible, just find out what the Bible says about your healing or your provision or any area of your life. Du musst dir die Informationen besorgen. Lies und studiere die Bibel und finde heraus, was die Bibel über deine Heilung, deine Versorgung oder einen anderen Bereich deines Lebens sagt. But once you find out, you must not stop there. You have to make your understanding come alive. Wenn du es herausgefunden hast, darfst du nicht dabei stehen bleiben. Du musst dein Verständnis zum Leben erwecken. And there are two ways to do this. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Number one, the Spirit of God just gives you the revelation. He makes your understanding come alive. That's wonderful. Erstens, der Geist Gottes gibt dir einfach die Offenbarung. Er lässt dein Verständnis lebendig werden. Das ist wunderbar. But there is another way, that is by you recognizing, accepting the truth and continually meditating on it. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Du musst die Wahrheit erkennen und annehmen und fortwährend über sie meditieren. However you got there, you need to get your heart alive with this truth. Wie auch immer du dahin kommst, Aber diese Wahrheit muss in deinem Herzen lebendig werden. A simple mental and rational knowledge of any truth will not bring you to experience. Ein einfaches mentales und rationales Wissen über eine beliebige Wahrheit wird dich nicht zu einer Erfahrung bringen. So first you get a mental knowledge. Deshalb erlangst du als erstes geistiges Wissen. Second, you have the understanding of your heart come alive. Zweitens musst du das Verständnis in deinem Herzen zum Leben erwecken. Meditate, declare it, speak it over yourself. Meditiere darüber, verkünde es, sprich es über dich selbst. All the time focusing on the understanding of your heart. Und konzentriere dich dabei immer auf das Verständnis in deinem Herzen. And then it says so that we can experience the one who is true. So you have to come to experience. Und dann heißt es, damit wir den einen, der wahrhaftig ist, durch Erfahrung kennenlernen können. Du musst es also selbst erfahren. Nothing that is part of your Christian life, if you don't experience it, it has any value. Nichts, was Teil deines christlichen Lebens ist, hat einen Wert, wenn du es nicht erlebst. The healing that Jesus paid for has no value unless you experience it. Die Heilung, für die Jesus bezahlt hat, hat keinen Wert, wenn du sie nicht erlebst. The provision that Jesus gave unto you through his wonderful sacrifice has no value to you unless you experience it. Die Versorgung, die Jesus dir durch sein wunderbares Opfer gegeben hat, hat keinen Wert für dich, wenn du sie nicht erlebst. And God desires you to experience fullness of life, Zoe life, victory over sin. Gott wünscht es sich, dass du die Fülle des Lebens, das Zoe-Leben und den Sieg über die Sünde erlebst. Unfortunately, so many Christians just satisfied with the revelations. One more revelation and then they talk about the newest revelation. Leider geben sich viele Christen nur mit Offenbarungen zufrieden. Noch eine weitere Offenbarung. Und dann sprechen sie über die neueste Offenbarung. That's not good enough, my friend. Never be satisfied until you come to the experience. Das ist nicht genug, mein Freund. Sei niemals zufrieden, bevor du es nicht erlebst. So remember. Erinnere dich. You've got to get to know it, meaning just you've got to hear it somewhere so that you know what it's all about. Zuerst musst du es wissen, davon erfahren. Das heißt, du musst es einfach irgendwo hören, damit du weißt, worum es geht. Secondly, don't stop there. Do whatever it takes to get a life understanding in your heart about it. Zweitens, bleib nicht da stehen. Tu alles, was nötig ist, um ein lebendiges Verständnis in deinem Herzen zu bekommen. Once you are there, say, I'm going to grab this with my heart. This is my experience. This belongs to me. And I'm not going to stop until it's mine in experience. Wenn du das getan hast, sage, ich ergreife das mit meinem Herzen. Das muss meine Erfahrung sein. Es gehört mir und ich werde nicht aufhören, bis es zu meiner Erfahrung zählt. And it's the same process in every area of Christian life. Dieser Prozess ist in jedem Bereich des christlichen Lebens derselbe. Don't stop celebrating your revelation until it's your experience. Hör nicht auf, deine Offenbarung zu feiern, bis sie zu deiner Erfahrung geworden ist. And last verse, verse 21. Letzter Vers, Vers 21. So children, guard yourselves from worshipping anything but him. So hütet euch nun, ihr Kinder, etwas anderes als ihn anzubeten. It simply says in the Greek, guard yourselves from idols. Im Griechischen heißt es einfach, hütet euch vor den Götzen. But of course we know an idol is anything that we give the place that belongs to God in our hearts. Aber wir wissen natürlich, dass ein Götze alles ist, dem wir den Platz in unserem Herzen geben, der Gott gehört. Which is exactly what the Passion says, worshiping him. Und das ist genau das, was in der Passion-Übersetzung steht, ihn anzubeten. Always guard your heart that you don't worship money, your ministry, your career, your success, your husband, your wife. Hüte dein Herz, dass du nicht das Geld, deinen Dienst, deine Karriere, deinen Erfolg, deinen Mann oder deine Frau anbetest. Make Jesus the absolute only place in your heart and everything else is just part of your life. Mache Jesus zum alleinigen Mittelpunkt deines Herzens und alles andere nur zu einem Teil deines Lebens. We have conquered One John. Yay, thank you Jesus for your help. Wir haben den ersten Johannesbrief gemeistert. Yay, danke Jesus für deine Hilfe. See you tomorrow. Bis morgen.